Das ist der Brasilianerin Marta zum vierten Mal in Folge Weltfußballerin des Jahres. unter einer dichten Wolkendecke, nur ab und zu klart der Himmel auf, dafür schneit es über einmal vom Rheinland bis zum Erzgebirge mit viel Neuschnee und Schneeregen runter. Die Temperaturen in der Nacht sinken auf 0 Grad, im Erzgebirge, daher ist auch fast überall in Deutschland mal glatt als möglich. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, sonst ist es zwar auch Wolkenschwaden, das ist ein Problem. Kollege, du kommst nicht. Alles klar, müssen wir verhandeln. Ich habe keine Uhr, das ist nicht, oder?